denke ich an Deutschland, fallen mir Gedichte ein. Klingen große Namen raus aus totem Stein. Und in mir ist schwarz.